is diverse, and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Monero Stammtisch. Und ihr habt's gehört, die Intro-Musik, genau, die Welt der Kryptowährungen ist ein diverser Platz und eine Kryptowährung ist davon Monero. Darum geht's jetzt hier in dem Stammtisch und mit von der Partie sind Krischer, Till und Hans-Hermann Hoppe. Hallo ihr drei. Servus. Hallo Alex. Ja, nicht der echte, das sollte man dazu sagen. Ja, die Ernüchterung gab ja schon Verwirrung. Die Ernüchterung ist stark, aber trotzdem freut mich, dass du dabei bist. Ich glaube, du bist zum ersten Mal dabei, oder? Ja, das erste Mal, genau. Wie gut kennst du Monero eigentlich schon? Also ich bin jetzt nicht der technische Profi, der alles durchdacht hat schon und alles verstanden hat auf der technischen Seite, aber das Prinzip her verstehe ich und ich finde auch, ich habe mich schon ein bisschen umgeguckt, schon länger, also bin jetzt ein Jahr dabei oder so. Und Monero ist einfach für mich die sinnvollste Kryptowährung. Privatsphäre ist das Wichtigste, was die Leute am Ende auch realisieren werden. Die Leute wollen Privatsphäre und niemand will, dass jeder in sein Geld gucken kann. Und das ist für mich einfach das Hauptkriterium, weshalb man Monero haben will und nicht irgendwelche komischen Shitcoins, die irgendwie hochgehypt werden wegen einer Kleinigkeit, die aber auch vielleicht andere, also Bitcoin zum Beispiel, eingebaut bekommt. Genau, also ist halt das Sinnvollste wegen der Sicherheit, Anonymität. Ja, eine sehr gute Einleitung. Besser hätte ich selber nicht sagen können. Wie geht's euch so? Was ist im letzten Monat passiert, was ihr ansprechen wollt? Mir geht's gut, Alex, danke. Irgendwie finde ich, sind wir gerade so ein bisschen im Sommerloch. Irgendwie ist recht wenig passiert, bei Monero zumindest. Ja, also mir geht's ähnlich. Ich habe auch ein paar Mal in der letzten Zeit ins Reddit geguckt und so richtige Highlights waren in diesem Monat nicht dabei. Und mein Bastelprojekt mit dem Raspberry Pi 4 lässt auch noch auf sich warten, weil der immer noch nicht verfügbar ist. Ja, wenig passiert. Ja, dabei ist ja gerade in Las Vegas geht die dicke Party ab bei der DevCon 2019, wo Monero ja eine ganze eigene Village hat und da sind viele Talks, die gerade passieren. Leider, also ich habe jetzt nichts gefunden, dass man die live anschauen kann, aber wird vielleicht im Nachhinein noch veröffentlicht werden. Doch, Alex, da gab es einen Livestream von der Monero Community Workgroup. Echt? Okay, geil. Da gab es zumindest gestern einen Livestream, der ging 8 Stunden knapp. Boah, fett. Und vom Freitag gab es auch schon einen und heute ist einer angekündigt für 19 Uhr. Okay, also das muss ich mir dann auf jeden Fall noch reinziehen. Den Link dazu für die Zuhörer, die das erst als Podcast hören, findet ihr wahrscheinlich auch in den Shownotes. Und falls du den parat hast, kannst du mal kurz in den Chat posten, dann mache ich den auch noch auf YouTube parallel. Ich tue einfach mal den Channel reinposten, wo alle drei Livestreams verlinkt sind. Okay. Ja, also ich habe von Monero Talk, der hat ja, also dem seinen Channel verfolge ich auf YouTube und der hat schon ein paar gute Leute vor die Kamera geholt, unter anderem Arctic Mine, der ja ein Core-Mitglied auch ist und ja, ich finde, der Doug, also derjenige, der da den Monero Talk macht, der macht das sehr gut, weil er eine sehr Bitcoin-maximalistische Haltung hat. Der ist immer so, kommt von der Perspektive, ja, was kann denn Bitcoin, was Monero nicht kann? Und in ein paar Punkten ist Monero in seinen Augen überlegen, was zum Beispiel die Sicherheit angeht mit der Tail-Emission, wo ja Bitcoin einen ultimativ endliche Menge an Bitcoin hat und deswegen so die Frage ungeklärt ist, was passiert denn, wenn alle Bitcoins gemeint sind, ist das Netzwerk dann nach wie vor sicher? Das finde ich auch einen interessanten Gedanken. Ich hatte das auch mal, also am Anfang, weil ich eben auch ein Anarchokapitalist bin, fand ich das natürlich erstmal einen unschönen Gedanken, dass man da eine Inflation hat, die man natürlich, wie du selber auch immer sagst, voraussehen kann, das ist natürlich wichtig. Aber eigentlich ist es natürlich unschön, aber man muss sich natürlich auch vorstellen, wie viele Bitcoins sind schon verloren gegangen. Wie groß ist da, oder der Monero sind bestimmt auch schon viele verloren gegangen, wie groß ist da überhaupt diese kleine Tail Emission? Wie groß ist überhaupt der Einfluss? Und ich denke mal, der ist ziemlich klein im Vergleich. Jedes Jahr werden Leute ihre Monero verlieren. Und gleichzeitig ist natürlich sowieso so bei einer Inflation, die man vorhersehen kann, die ist nicht mehr schlimm, weil der Markt sie einpreist. Ja, genau. Das sind meine Gedanken. Bei Monero Stack Exchange gab es da eine ganz gute Antwort auf die Frage, für was die Tail Emission gut ist. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat das so fundamental meine Perspektive auf die Tail Emission geändert. Und ganz grob ist die Annahme eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, ein gewisser Prozentsatz von Keys oder von Monero geht jedes Jahr verloren. Ja, sagen wir mal 2%. Und die Tail Emission ist ja statisch. Das heißt, pro Block kommen wenn die Tail Emission anfängt, 0,6 Monero in das System. Und das bedeutet, wenn man die Gesamtmenge an Monero nimmt, dass die Tail Emission irgendwann die Anzahl der verlorenen Keys genau ausgleichen wird und dann wächst das ist, oder kommen nicht mehr Keys dazu, als auch verloren geht. Das heißt, wir haben de facto schon irgendwie eine endliche Geldmenge. Du meinst, es würde halt einfach nicht zur Deflation kommen? Ja. Es wirkt dir entgegen. Wobei, ich habe mich gerade in meinem eigenen Podcast mit dem Geldsystem oder eher gesagt dem Scheingeldsystem beschäftigt und ich muss da auch gestehen, meine Definition von Deflation hat sich in der letzten Zeit jetzt geändert, weil das ist jetzt auch kein Gedanke, der von mir kommt, aber Murray Rothbard sagt, eine Deflation kann nur auf eine Inflation folgen. Und eine Inflation ist die Erweiterung der Geldmenge über das Angebot des Metallgeldes hinaus. Also aus dem Goldsystem kommend, hat man ja normalerweise sein Gold zur Bank gebracht und eine Quittung dafür bekommen. Und wenn die Bank jetzt mehr Quittungen ausgibt, als sie tatsächlich Gold im Tresor hat, dann haben wir eine Inflation. Also es gibt mehr Belege, als es tatsächlich Gold gibt. Und eine Deflation wäre dann, wenn diese Pseudo-Belege, die letztendlich durch gar kein Gold gedeckt sind, verringert wird. Also wenn die Bank wieder ihre Quittungen vernichtet, letztendlich das Papiergeld vernichtet. Und kannst du das mal auf den Kryptobereich übertragen? Ja, das ist halt schwierig, weil in Monero ist es, oder generell im Kryptobereich, handeln wir nicht mit Belegen für Bitcoin oder Monero, sondern wir handeln tatsächlich mit dem Gut. Und es ist dann praktisch so, wenn ich dir einen bestimmten Betrag in Monero schicke, als ob ich dir direkt die Ware gebe, also direkt das Gold gebe und kein Substitut für das Gold gebe. Man könnte die Analogie vielleicht ein bisschen erweitern, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben Exchanges, zum Beispiel MTGOX, und MTGOX gibt mehr Belege sozusagen aus für Bitcoin, die sie aber eigentlich gar nicht haben, was ja auch der Fall war. Das heißt, die User haben gedacht, ich habe hier, keine Ahnung, 50 Bitcoin auf MTGOX, aber letztendlich waren da gar keine 50 Bitcoin. Das wäre dann sozusagen eine Inflation übertragen auf Krypto. Und die Deflation wäre dann, wenn MTGOX sagt, okay, Leute, wir sind pleite, wir können euch die Bitcoin gar nicht zurückgeben. Aber würde es nicht auch eine Deflation geben, wenn zum Beispiel jetzt, wenn es kein Falschgeld gibt, das dann in den Banken gelagert wird, oder ne, dargestellt wird, könnten ja auch Leute ihr Gold rausholen und irgendwie zu Schmuck verarbeiten lassen, also außerhalb des Geldumlaufes verwenden. Und somit wird es ja auch eine Deflation geben. Die wäre jetzt nicht besonders schlimm, aber die gäbe es ja doch auch, ohne dass eine Inflation vorher war. Ja, also ich kann jetzt hier, ich habe da keine eigenen Gedanken dazu. Ich kann jetzt nur sagen, was ich bei Rothbard gelesen habe, und ich halte den Typen für sehr schlau. Und der würde jetzt sagen, es spielt keine Rolle, in welcher Form sich das Metall, zum Beispiel Gold, befindet. Und ein Beispiel, was er halt gebracht hat, war in Afrika, ich weiß jetzt nicht genau in welcher Region, war Eisen Gold und du konntest zum Beispiel mit Eisenhacken auch Handel betreiben. Das heißt, eine Eisenhacke war genauso gut, grob über den Daumen gepeilt, wie jetzt ein Barreneisen oder eine Eisenmünze oder so. Also die Form spielt primär keine Rolle. Ja, okay. Naja, worum es bei Monero jetzt aber oder im Kryptobereich geht, ist ja, man hat ja meistens so eine bestimmte Anzahl an Coins, die es im Umlauf gibt. Oder sagen wir, es gibt eine bestimmte Anzahl an Coins, die es fix irgendwann mal geben soll. Ne? Bei Bitcoin sind wir da ja bei diesen 21 Millionen. Und für mich ist jetzt immer noch eine Inflation, zum Beispiel, wenn bei Tether Geld einfach gedruckt wird und sagen, wir erstellen jetzt neues Geld, wir drucken einfach noch mehr Coins. Und eine Deflation ist ja auch so eine Art Pruning, das habe ich auch schon öfters gesehen, dass man, um den Wert der Coins zu steigern, einfach eine Reserve der Coins zerstört. Das gibt es im Kryptobereich auch schon häufiger. Du meinst so, um seine Anleger. Du meinst so das Binance-Modell, die verbrennen ja auch immer, was weiß ich, alles Quartal einen bestimmten Betrag an Binance-Coin. Genau. Ja, aber also ich tue mir da schwer, das gleichzusetzen. Ich würde dann eher sagen, die Analogie jetzt nochmal auf das Metallgeld bezogen wäre, wir vernichten tatsächlich ein bestimmtes Gewicht an Gold. Keine Ahnung, wir schießen das ins Weltall und dann kommt kein Mensch mehr dran. Oder wir versenken es auch im Marianengraben. Ja, es ist einfach dem Menschen nicht mehr zugänglich und dadurch schmälern wir das Angebot von dem Metall. Und natürlich nach Basic Economics, wenn das Angebot kleiner wird, die Nachfrage gleich bleibt, dann steigt der Preis von dem bestimmten Gut. Ja, jedenfalls, warum ist es denn so wichtig bei Monero, dass wir die Tail Emission haben? Na, weil es die Sicherheit im System gewährleistet. Also es gibt ja nach wie vor dann einen Anreiz für Miner, ihre Elektrizität aufzuwenden, um die Transaktion mit dem Proof of Work zu bestätigen. Soweit bei Bitcoin würde das dann nur mit den Transaction Fees für genau. die Miner funktionieren. Genau. Und die Spitze der Absurdität, das wäre dann praktisch so ein System wie Bitcoin Satoshi Vision oder Bitcoin Cash, die einfach die Blockgröße so weit erweitern, dass es eigentlich gar keinen Markt tatsächlich um die Transaktionskosten gibt. Weil in BTC ist es ja nach wie vor so, um in einen Block aufgenommen zu werden, ja, der Platz ist relativ begrenzt. Das heißt, man muss da den Miner schmieren sozusagen mit seiner Transaktionsgebühr und bei Bitcoin SV ist ja auch das nicht mehr der Fall, weil die ja letztendlich mehr oder weniger einen unendlichen Blockspace haben. Ja, stimmt. Also nachdem bei Bitcoin und Bitcoin-Klon die Rewards gegen Null gehen, werden wir ja auch einen großen Verlust an den Minern sehen, also immer mehr oder immer weniger Miner werden da meinen und vermutlich werden es dann irgendwelche Unternehmen übernehmen, die kein Geld aufwenden müssen dafür, die schon die Hardware vielleicht haben. Und das ist eben so gefährlich. Ja, es ist einfach eine Unbekannte und für Bitcoin, was ja eigentlich also als Hauptverkaufspunkt die Sicherheit hat, ist es halt sehr ja, riskant oder untypisch, dass sie halt so ein Risiko eingehen und sagen, wir wissen nicht genau, was dann passiert, wenn es keine neuen Bitcoin mehr gibt. Vor allem das Ganze wird ja auch schon schneller kommen. Und nicht erst dann, wenn alle Bitcoins gemeint sind, sondern schon vorher wird ja immer, müssen sich immer mehr Miner den Reward teilen, dass es ja schon da zu Problemen kommen wird. Das also wird man dann auch schon früher sehen, denke ich. Ja. Also im Mai 2020 ist ja das Block-Halving von Bitcoin, das momentan ja noch bei 12,5 liegt, wenn ich mich richtig erinnere. Also im Mai 2020 geht es dann auf 6,25 zurück, Bitcoin pro neuer Block. Das ist dann die vierte Halving, oder? Von 50 auf 25? Ja. Nee, die dritte. Ja, sozusagen die dritte vierte Ära. Ja. Ja, also ich muss sagen, kann man kurz ausrechnen, weißt du, wenn du 6 Bitcoin pro Block, 6 Bitcoin pro 10 Minuten sind 70 Bitcoin ungefähr pro Stunde, ne? Mhm. Bisschen weniger, ja. Ja, ein bisschen weniger. Sagen wir 1070 pro Stunde, das sind 1680 Bitcoin am Tag. Hm. Ja, das bei einem Preis von 10.000 Euro sind 16,8 Millionen täglich. Ist ja übrigens auch jetzt im letzten Monat passiert, dass die Inflation von Monero die Inflation von Bitcoin unterschritten hat. Genau, wir sind jetzt unter 1800 Monero pro Tag. Ich habe auch heute vor der Sendung noch mal kurz rumgerechnet. Also wir sind jetzt schon bei 94,6% gemeint von dem Pre-Tail Emission. Oh krass, 94%. Ja, 94,6, also eher an 95 schon. Das ist echt grob, ne? Wenn man sich überlegt, dass das erst 2022 einsetzt. Und das liegt daran, dass es so Jahre werden da echt spannend. Das ist so ein gleitender Abstieg, ne? Genau, ja. Also eigentlich mit jedem Block, der in Monero gemeint wird, nimmt die Emission ein bisschen ab. Also es ist nicht so schlagartig wie bei Bitcoin, sondern eher so gerundet. Ich glaube, da war jetzt auch vor kurzem noch mal ein Post im Reddit. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie bei 2,6 Monero pro Block, wenn ich das irgendwie auch halbwegs richtig im Hinterkopf habe. Hm. Als ich damals in Monero reingekommen bin, waren es noch bei glatten 10, die dann auch kurz danach unterschritten wurden. Schon krass. Ja. Wann tritt nochmal die Tail Emission ein? 2022? Genau, Ende Mai 2022. Okay. Ich weiß gar nicht, hatten wir in der letzten Folge den Bug besprochen, der ja bei Monero dann kommuniziert wurde? Nee, oder? Na, dass hier die Exchanges letztendlich beschissen werden konnten und also ein Angreifer hätte eine Transaktion an einen Exchange schicken können, der dann denkt, okay, ich habe jetzt hier die Monero erhalten, die dem Konto gut schreibt, aber effektiv haben sie gar keine Monero erhalten. Das war doch so ein großer... Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Nee. Ich habe es gesehen, aber ich habe mich nicht reingelesen. Und das betrifft nur Exchanges? Also der Bug wurde mittlerweile schon gefixt, aber es wurde halt jetzt erst nach ein paar Monaten, also der Bug wurde mit der letzten Hardfork gefixt, sobald ich das verstanden habe. Er wurde halt jetzt erst disclosed und hat dann halt im Nachhinein so einen Aufschrei hervorgerufen, dass die Leute gesagt haben, was, ja, hier Disclosure-Prozess und sowas geht. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, dann wurde der Bug nicht ausgenutzt. Das ist halt nur so ein, ja, es zeigt halt mal wieder für mich, in was für einem frühen Stadium wir uns befinden und wie experimentell die Technologie halt noch ist. Mhm. Ich kann mich auch daran erinnern, da ich glaube, er wurde nicht ausgenutzt. Krass, das ist echt an mir vorbeigegangen. Und das war jetzt in diesem Monat, dass das so rauskam? Genau, ja. Kann ich auch mal noch den Link raussuchen? Ja, gerne. Ein großer Meilenstein hat Monero aber im letzten Monat noch erreicht und das sind die 4 Audits von RandomX, die nun alle abgeschlossen sind. Da kann ich ja kurz nochmal dazu sagen, wer da alles dran gearbeitet hat. Also das waren Trail of Bits, Kudelski Security, X41 DSEC und Quarks Lab. Quarks Lab könnte dem einen oder anderen tatsächlich auch was sagen, die kannte ich auch schon. Die haben schon recht viel für so VPN-Anbieter wie Pia, NordVPN, ExpressVPN und Mulvad gemacht. Und die haben schon etliche Sachen so geordnet. Und die setzen sich speziell ein für so Open-Source-Projekte auch, für die kein Geld fließt und zu den Audits an sich, viel wurde gar nicht gefunden. Was gefunden wurde, wurde schon gefixt oder da wurde eine Lösung für gefunden und RandomX ist jetzt in einem Stadium, dass so in den nächsten Hackfork Hard Fork einfließen könnte, ja. Ja, also von dem Typen von Ostiv habe ich auch, der war bei Monero Talk, das habe ich mir auch angehört, fand ich ein sehr interessantes Video. Sehr, sehr gute Folge. Ja, weil er einfach so beschreibt, was so die Motivation ist und es gibt halt viele Probleme, was Funding bei Open-Source-Projekten angeht und ja, die setzen sich halt dafür ein, dass dann bestimmte Sachen gefundet werden. Für Bitcoin haben sie nichts gemacht oder noch nichts gemacht, für Monero jetzt aber zum Beispiel diesen Random X Audit und ich fand das auch ganz gut, dass die die Audits gestaffelt haben. Also es war nicht so, dass die alle vier auf einmal losgeprescht sind, sondern das war einer nach dem anderen und das heißt, der zweite Audit konnte auf dem ersten aufbauen, der dritte auf dem zweiten und der vierte auf dem dritten und so weiter. Und ja, finde ich. Dann hat man nicht redundante Fehler rausgesucht, sondern hat immer eine optimierte Version geordnet und so weiter, ne? Ja, genau. Also den Link zu dem Monero Talk werden wir auch in die Shownotes machen. Das kann man sich nochmal anhören. Und wollte ich jetzt gerade vielleicht noch so am Rande wissen, was haltet ihr denn von NordVPN? Weil ich hatte da jetzt viel Schlechtes gehört in der letzten Zeit, dass die Tracker im Programm eingebaut hatten. Für mich kamen die eigentlich immer sehr seriös rüber. Ich weiß, die hatten auch ein Audit dieses Jahr, das positiv ausgefallen ist und die sind eigentlich ziemlich groß, ne? Ja, also groß sind die auf jeden Fall und die machen auch bei vielen YouTube-Kanälen Werbung und so, aber in der Telegram-Gruppe, also in der Monero Germany Telegram-Gruppe ging halt so die berichtet darüber, dass NordVPN im Programm selber mehrere Tracker am Laufen hat, was natürlich dann den Sinn kaputt macht. Was wurde da denn getrackt? Hat man das rausgefunden? Nee, müsste ich jetzt auch erst noch raussuchen, aber mache ich mal eben. Ich meine, das ist ja eh so ein Problem bei VPN-Anbietern. Selbst wenn der Client total sauber ist und da keine Tracker drin werden, du weißt ja überhaupt gar nicht, was auf der Serverseite passiert. Ja? Also da kann ja irgendwas mit deinen Daten geschehen. Deswegen, also wenn ich Anonymität brauche, dann benutze ich hier bei mir auch eher meinen Freifunkrouter oder eben Tor-Netzwerk. Ich habe da neulich Ich benutze für VPN generell keine Clients vom Hersteller, sondern da benutze ich Open Source OpenVPN Clients. Ja, aber wie gesagt, auch da, ne, du weißt halt nicht, was mit deinen Daten auf der Serverseite passiert. Und da kommt deine IP-Adresse ja auf jeden Fall einmal an. Ja. Hier von Tarnkappe habe ich gerade einen Artikel rausgefunden. Poste ich auch nochmal auf YouTube und werden wir auch in den Shownotes verlinken für die Leute, die sich das mal genauer durchlesen wollen. Ich habe da neulich so ein lustiges Bild auf Reddit gesehen, was der VPN-Anbieter eigentlich ganz gut beschreibt. Da ist so eine Frau und ein Mann. Die Frau trinkt mit einem Strohhalm aus der Kokosnuss und der Mann trinkt mit dem Strohhalm aus dem Mund von der Frau. Sinnbild für VPN. Also ich habe nur gesehen, dass Tarnkappe selbst Werbung macht für NordVPN. Okay. Und da hat es sich um die Android-App gehandelt, ne? Ja. Okay, schauen wir mal manchmal einen Blick auch auf andere private Kryptowährungen, wie Zcash sie sich nennt. Und da hat jemand rausgefunden, dass bei Zcash im Schnitt täglich nur 1-3 fully shielded private transaction gibt. Also im Zcash-Netzwerk werden jeden Tag nur 1-3, also im Schnitt wahrscheinlich 2 private Transaktionen getätigt. Und vielleicht muss man da dazu erklären, für die Leute, die Zcash nicht so gut kennen. In Zcash gibt es 2 Arten von Adressen. Einmal eine transparente Adresse, eine T-Adresse, also T für transparent. Das ist genauso wie bei Bitcoin auch. Das heißt, die Adresse oder den Traffic, der von der Adresse hinkommt und weggeht, den kann man auf dem Block Explorer genauso einsehen wie bei Bitcoin. Und es gibt eine Shielded Adresse oder ich glaube Z-Address. Und das ist eben der Verschleierungsmechanismus, die Zero Knowledge Proofs von Zcash. Und eine Fully Shielded Transaktion wäre jetzt eine Transaktion von einer Shielded Adresse zu einer anderen Shielded Adresse. Stimmt's? Soweit ich weiß, stimmt es. Und das sind, wenn man das jetzt mit Monero vergleicht, dann sind ausschließlich diese Transaktionen, die du zuletzt genannt hast, Transaktionen, die wie bei Monero funktionieren. Was ja auch ein Armutszeugnis eigentlich ist und ein richtig großer Pluspunkt für Monero, dass jeder, der sich überlegt, will ich Monero oder Zcash benutzen, der weiß, wenn er Monero benutzt, dass er dann anonym ist, und bei Zcash weiß er mal nicht, ob er selber wirklich anonym ist oder ob der Gegenpart irgendwas liegt. Und also von daher, diese Anonymity by Default ist halt bei Monero dadurch wieder gestärkt. Also da sehen die Leute wieder, was für ein Vorteil das ist. Und verglichen dazu, Monero hat aktuell so 6.000 bis 7.000 Transaktionen pro Tag. Ja, und also das muss man sich halt auch auf der Zunge zergehen lassen. Bei Zcash, wie gerade schon gesagt, nicht jede Transaktion ist privat, sondern man muss da schon extra Schritte für einleiten. Und dann kommt es natürlich auch auf die Wallet drauf an, die man benutzt, weil nicht jede Wallet unterstützt so eine Shielded-Transaktion. Und jetzt ist es halt oft so, bei einem Exchange zum Beispiel, der bietet eben keine Shielded-Transaktion an, sondern der hat nur eine transparente Adresse. Und dann ist Zcash halt nichts anderes als ein Abklatsch Bitcoin. Ich wollte auch gerade sagen, dass so wenige Transaktionen, wie da getätigt werden, wo ist überhaupt der Selling Point von Zcash? Wenn da so wenig Leute es so benutzt, wie es gedacht ist und wie es überhaupt, erst dann ist es ein Konkurrent zu Monero. Wenn das nicht so ist, was ist Zcash dann? Die vermarkten sich ja so als Privacy Coin. Ja. Weiß eigentlich jemand von euch, wie das mit Privacy bei Dash aussieht? Ganz schlimm. Also der Hintergrund der Frage ist, neulich war wieder irgendwie so eine Ransomware unterwegs, die verschlüsselt hat, und die haben als Lösegeldzahlung Monero oder Dash gefordert. Und ich habe mich dann gefragt, ist Dash eigentlich ein Privacy-Coin? Eigentlich doch nicht, oder? Naja, also die haben ja auch nur optionale Privacy, oder? Ja. Also das Buzzword ist natürlich immer schön, das wollen viele Leute benutzen, aber wenn du mich fragst, und ich habe auch gehört, dass Dash-Developer das selber sagen, man sollte sich da nicht drauf verlassen, auf den Verschlüsselungsmechanismus. Das ist ja eigentlich nur ein Coin-Join, der auf dem Protokoll aufbaut. Das heißt, du kannst im Protokoll selber Coin-Joinen, aber du kannst da halt bestimmte Angriffe dagegen fahren. Zum Beispiel, wenn du viele Masternodes betreibst. Die Masternodes sind diejenigen, die die Coin-Joins facilitaten, und ja, wenn du genügend Ressourcen hast, um da Masternodes zu fronten, dann hat der Nutzer da am Ende keine große Privatsphäre. Und soweit ich das verstanden habe, verbessern die ihren Privatsphäre-Mechanismus auch nicht. Ja, also das ist ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, dass die Privatsphäre, die wir heute mit zum Beispiel Monero genießen, das wird nicht für alle Tage ausreichen. Das heißt, irgendwann muss man da bestimmte Upgrades machen, weil sich eben auch die Entschlüsselungstechnologie verbessert. Und soweit ich das verstanden habe, ja, Dash hat ja hier mit Dash Evolution schon seit mehreren Jahren angekündigt, eine neue Wallet rauszubringen. Und anfänglich war das auch so, ja, mit Dash Evolution verbessern wir dann unseren Mixing-Algorithmus. Aber also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ich bin nicht wirklich in Dash drin. Deswegen, liebe Zuhörer, nimmt das mit einer Prise Salz. Aber ich glaube, Dash Evolution ist noch nicht raus. Und ich glaube, selbst die Erneuerungspläne für den Privatsphäre-Mechanismus sind mittlerweile verworfen worden. Also die haben zwar ein Coinjoin implementiert, das ist jetzt aber nicht State of the Art, und da würde ich mich auch nicht drauf verlassen. Das ist ja komisch, ne? Eigentlich bei so Ransomware-Fritzen würde man doch vermuten, dass die sich damit beschäftigt haben. Ja, sollte man ja eigentlich auch bei Darknet-Market-Administratoren vermuten, dass die wissen, dass Bitcoin nicht privat ist, und trotzdem, wie der Wall Street Market Bus da gezeigt hat, wussten die es anscheinend nicht. Ja, also ich habe auch mal gelesen, dass Monero gar nicht so beliebt ist im Darknet-Bereich, sondern dass Bitcoin da tatsächlich immer noch Coin Nummer 1 ist, was natürlich schlecht für alle Anwender dort ist. Ne? Man würde ja eigentlich erwarten, dass gerade für solche Transaktionen dann ein Privacy-Coin eingesetzt wird, aber Wahrscheinlich, weil Bitcoin einfach am verbreitetsten ist, setzen die alle noch auf Bitcoin. Bequemlichkeit eben, ne? Immer das Problem. Ja. Ich habe auch mitbekommen, dass Dash mittlerweile nicht mehr so beliebt ist. Wenn man sich die Marktkapitalisierung mal anschaut, die waren früher mehr wert als Monero und mittlerweile ist Monero deutlich aufgestiegen. Ja, Monero ist jetzt auch in der Top 10 Leader. Genau. Ja, das hat zwar nicht so viel zu bedeuten, weil da alles Mögliche in den Top 10 drin ist, was komisch ist und so. Bitcoin SV, Tether. Aber so ein paar Trends lassen sich da ja schon immer erkennen. Ja, ich gebe da nicht so viel drauf oder halt nicht mehr so viel wie früher, so wegen diesen Marktkapitalisierungen und da ist eh ziemlich viel Fake dabei. Ja. Aber auf der anderen Seite steigert es einfach die Aufmerksamkeit der Community für Monero, wenn sie, oftmals sind ja so die Top 10 der Kryptowährung angezeigt und wenn dann unten Monero drin ist, dann ist das schon mal im Gehirn der Leute. Ja, ja. Aber ich meine... Aber irgendwie unsere Community wächst auch nicht mehr so stark. Ja. Ich wollte gerade noch einen Punkt machen zur Marktkapitalisierung. Also erstens, ich benutze kein CoinMarketCap mehr, weil die ja bestimmte Vorwürfe zu hören bekommen haben, dass sie die Sachen da manipulieren, sondern ich benutze openmarketcap.com. Finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Seite. Und wenn man mal so durchgeht, ja, in der Top 10 haben wir Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Binance Coin, Tether, EOS, Bitcoin SV und Monero. Und auf Protokollebene sind Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin und Bitcoin SV mehr oder weniger das gleiche, ja. Also, und Tether ist ein Stablecoin, ja, also, und da ist ja, wird ja auch viel Manipulation vorgeworfen. Ethereum, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ist zumindest ein eigenes Protokoll, soweit ich das weiß. Ripple ist ein Shitcoin, keine Frage. Und EOS, ja, da scheiden sich auch so die Geister. Und also, was ich damit sagen will, es gibt wenige Projekte, die tatsächlich einen komplett neuen Einsatz verfolgen und die jetzt nicht einfach Copy-Paste von Bitcoin ihren Code haben. Ja, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, die sind meistens ersetzbar, wenn Bitcoin diese Features, diese wenigen Features, die dann sehr, also die den Selling Point dann ausmachen, wenn die dann bei Bitcoin eingepflanzt werden durch irgendwelche Lightning Networks oder sowas, dann ist halt deren Nutzen weg auf einmal. Aber die existieren weiterhin noch. Ja, noch, genau, das ist die Frage. Aber das Praktische bei Open Market Cap ist auch, deswegen benutze ich es auch, dass sie die echten oder bereinigte Volumen der Transaktionen anzeigen. Ich weiß nicht, ob die perfekt bereinigt sind, aber die sind jedenfalls realistischer als die bei CoinMarketCap. Da werden dann irgendwie auch standardmäßige was sind das für Transaktionen? Wo sie, ich weiß nicht, das sind so ganz viele Fake-Transaktionen. Ich weiß nicht, woher die kommen. Sind immer drin, wenn man sich das anguckt, das ist ein Bruchteil. Das sind irgendwie 3%, die dann überbleiben an Volumen. Okay, also die Seite OpenMarketCap funktioniert bei mir irgendwie auch nicht. Zeigt mir an, dass alle Coins 0 Dollar wert sind. Okay. Gerade auch nicht bei mir. Ja. Bei mir steht No Data Available. Jetzt bei mir auch. Genau. Leute, wir haben die Seite gecrashed. War ich der Einzige, der da immer drauf geschaut hat, oder was? Na, ich habe sie auch mal benutzt. Okay, ja, also das ist down. Benutzt wieder CoinMarketCap. Also vielleicht noch eine dritte Alternative, die ich mal so über die Bitcoin-Community kennengelernt habe, dieser CoinGecko. Die machen nicht nur nach Marktkapitalisierung, sondern zum Beispiel auch nach Commits im Quelltext und nach Anzahl der Developer und so. Also noch mal so ein paar andere... Ja, das ist mal spannend. Noch ein paar andere Metriken zur Auswertung. Also CoinGecko.com ist das. Ja, interessant. Die haben auch Dark Mode. Jetzt wollte ich nur noch einen Punkt zu Zcash verlieren. Und zwar, wenn es um das Anonymitätsset geht. Und zwar, ne, man muss sich immer vorstellen, wir haben das ja, glaube ich, auch schon anklingen lassen, Privatsphäre ist nichts Absolutes. Und wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir sozusagen perfekte Privatsphäre haben und komplett anonym sind, sondern es ist mehr so ein Spektrum halt. Und eine gute Metrik für dieses Spektrum ist halt, wie groß ist die Menge, in der ich verloren gehe? Und ich finde das Beispiel von Fluffy Pony hier so schön. Stell dir vor, du hast eine Menschenmenge und da sind dann so FBI-Agenten wie aus Matrix und die sagen, schnapp den Typen mit der roten Mütze. Wenn jetzt nur ein Typ eine rote Mütze hat, ist es relativ einfach, den zu finden. Und das, die Analogie wäre jetzt hier zu Zcash, ne, mit den zwei Ungrad-Schilde-Transaktionen pro Tag. Das ist kein großes Anonymitätsset. Wenn du jetzt aber, keine Ahnung, ein Fußballstadion von Leuten mit roter Mütze hast, dann ist es natürlich viel schwieriger hier, beziehungsweise beinahe unmöglich, eine Person herauszupicken. Deswegen die Anzahl, was du, Krisha, vorhin auch genannt hast, mit den 6.000 Transaktionen aufwärts pro Tag bei Monero, das ist halt so das Anonymitätsset. Und de facto ist das Anonymitätsset von Monero ja auch noch größer, weil wir auch die vergangenen Transaktionen zum Beispiel bei der Ringsignatur als Decoys verwenden können und so. Ja, das ist ja auch so diese Maske, von der ich, glaube ich, mal erzählt habe. Wenn alle die gleiche Maske aufhaben, kann man auch nicht jemanden rauspicken und identifizieren. Ja, okay, ich bin mal eben auf dem Klo, aber ihr könnt natürlich gerne weitermachen. Ich sehe gerade, dass von Tether sind gerade 102% im Umlauf. Das ist witzig. Ja, das ist auch so ein komischer Coin. ich habe mal gelesen, kennt ihr Dr. Julian Hosp? Ja. Ja. Der macht so viele Videos als zum Kryptobereich. Und er hat auch mal so ein bisschen so seine persönliche Erfahrung erzählt. So, der beobachtet immer ganz genau, wie sich der Bitcoin-Preis zu dem Tether-Preis oder dem Tether-Supply verhält, quasi. Und er sagt, oder er meint, es gäbe die Möglichkeit, dass eben durch Tether der Bitcoin-Preis manipuliert wird. Und ich habe das dann auch ein bisschen beobachtet. Und es ist tatsächlich so, der Tether-Supply reagiert ganz stark immer auf den Bitcoin-Preis. Das heißt, die drucken Tether und zerstören Tether, wie sie gerade Lust und Laune haben, sodass immer genug Leute zwischen Bitcoin und Tether hin und her wechseln. Ja, das sollte aber keine Überraschung sein für euch, denn es ist bekannt, dass das so ist. Ja, ich wusste das eigentlich auch schon. Also das geht sogar so weit, dass Trader, die TAs nutzen, diese Methode halt auch, oder diese Meldungen, diese Alerts von, gibt ja Bots, die Konten tracken, ne? So Whale Alerts, die dann auch explizit halt darauf reagieren. Wenn sie sehen, okay, wurden jetzt 300 Millionen nochmal gedruckt, dann hat das ja so eine Verzögerung von, sag mal, 12 Stunden, 24 Stunden und dann passiert halt was. Und darauf kann man sich dann halt vorab einstellen. Auf jeden Fall sehr komisch, dieses Tether-Zeug. Ich habe das noch nie angerührt. Ich würde auch niemals irgendwie meine Kryptowährung in Tether konvertieren. Das ist mir alles irgendwie zu suspekt mit diesem Coin. Ich kann auch jedem eigentlich echt nur raten, die Finger davon zu lassen. Also entweder man will Kryptowährungen haben oder halt nicht, aber Tether ist eigentlich... Die Idee dahinter ist nicht gut. Ja, die Idee dahinter ist ja eigentlich nicht schlecht, dass du halt nicht mehr wirklich oder echte USD moven musst, sondern einfach nur mit einem Coin von Konto zu Konto transferieren kannst oder Funds moven kannst, ohne dass du die echten USD physikalisch moven musst. Das hat schon einen großen Vorteil auf jeden Fall. Warum nutzt man dann nicht einfach Bitcoin zum Beispiel? Ja, also es hat nur Vorteil für Trader, ne? Also wenn du halt so Daytrading machst und du sagst, was weiß ich, in ein paar Stunden oder in ein paar Tagen oder in wenigen Wochen gehe ich davon aus, dass der Bitcoin deutlich günstiger ist, als er heute ist. Dann packst du das eben in US, also in Tether auf der Börse und brauchst es nicht vorher in US-Dollar umtauschen mit den Transaktionsgebühren auf dein Konto und wieder zurück. Aha. Genau, also ja, für Trader ist das sehr, sehr interessant, weil das eben die Wege verkürzt. Also nur mal als Beispiel, wenn du Arbitrage machst und möchtest jetzt nicht 3 Tage auf eine Wire-Transfer warten, wie es ja üblich ist bei einer Bank. Und wenn du dann auch noch das Wochenende erwischt hast, ist ja umso schlimmer. Da kannst du den Trade vergessen, weil bis dahin ist alles schon vorbei. Und deswegen nutzt du Tether, indem du vorher halt in Tether deine USD in Tether lädst, also dich quasi damit, deine USD damit swapst. Und dann kannst du jederzeit von Exchange to Exchange Funds moven, ohne dir Gedanken machen zu müssen, hat die Bank auf, kann ich das überhaupt bei einer großen Summe? Ja, es gibt ja Trader, die moven Hunderttausende von USD. Und ja. Da könnten Banken halt Probleme machen. Aber wenn du diese Hürde erstmal hast, hinter dir hast, dass du halt deine Funds von Millionen von USD halt auf deinem Exchange hast, dann kannst du halt in Tether gehen oder tethern, so heißt es, dann ist es halt praktischer, um von Exchange zu Exchange die Funds zu moven, weil diese Trader auch an sehr, sehr vielen verschiedenen Exchanges operieren. Aber es gab auch diesen, war glaube ich ein Skandal, glaube ich, dass eben sie nicht nachweisen können, wie viel Dollar sie tatsächlich gebackt haben und dass es ihnen vorgeworfen wurde, dass sie welche gedruckt haben, Tether, ohne wirklich die Dollar zu hinterlegen. Deswegen. Aber ich glaube, da gab es auch Audits zu, die dann festgestellt haben, dass zumindest eine kritisch minimale Menge wohl vorhanden war. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie der Totalverlust drohte. Genau, aber das reicht ja schon, wenn es schon Falschgeld sozusagen gibt. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, waren alle Einsätze auf den Börsen quasi gedeckt, aber nicht, also alle Einsätze von den Börsen waren gedeckt, aber nicht auf den Börsen. Also das heißt, im Zweifel hättest du irgendwie ein paar Tage warten müssen, bis du an deine Kohle kommst, aber es war immer genug vorgehalten, dass die Summe gedeckt war. Nur halt nicht als sofort Cash-out. Okay. Könnte man jetzt es gibt ja 3,5 Milliarden USDT. Könnte man die jetzt alle in USD wieder tauschen? Ja, deswegen, also so wie ich das verstanden habe, kannst du das, also die haben jetzt nicht so viel auf der Börse, dass du morgen hingehen kannst und sagen kannst, zahl mal die 3,5 Milliarden aus. Aber ich sag mal, die sind irgendwie so rückversichert, dass die Summe in Gänze quasi ausgezahlt werden kann. Okay. Mhm. Aber also halt nicht so im Tagesgeschäft, sondern im USD-Szenario. Man muss auch sehen, die Tether. Also Tether ist ja von der Tether IO oder Limited, keine Ahnung, wie das Unternehmen genau heißt. Aber es ist ja so eine Art quasi Tochtergesellschaft oder Tochterunternehmen von Bitfinex. Und man kann nicht sagen, 100% das, was ausgeschüttet oder geprintet, gedruckt wurde, ist jetzt 100% auch für die User gewesen, die eben tethern. Weil man spekuliert, dass der Exchange selbst eben mit Hilfe des Tethers oder des Printen oder des Drucken von Tether eben den Bitcoin-Preis manipuliert. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass alles, was sich im Umlauf befindet an Tether, eben an USD-backed ist, zumindest was die Funds von Usern angeht. Ja, bestimmte Prozentzahl bestimmt, ja, aber nicht alles. Aber ich kann auch den Hype darum nicht verstehen oder diese Kritik. Klar ist das ein Skandal. Skandal vielleicht in dem Sinne, dass nicht das passiert ist, was gesagt wurde. Aber letztendlich ist Tether ja genau das, was wir in Fiat auch haben. Fiat war ja mal durch Gold gedeckt, ist es mittlerweile nicht mehr. Und wenn du es heute nutzt, denkst du ja auch nicht, eigentlich ist es ja nicht an Gold gedeckt. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Papiergeld machen soll. Die Banknote ist ja nichts wert, noch nicht mal das Papier, worauf es gedruckt ist und so weiter. Diese Gedanken hast du ja nicht, wenn du täglich mit dem Geld, also mit dem Fiat-Geld umgehst. Und gerade auf einem unregulierten Markt, wie im Crypto-Space, ist es halt eigentlich irrelevant, wenn man es so sieht. Wenn man es genau nimmt, ist es natürlich nicht gut, weil Manipulationen und natürlich ist das Ganze nicht gut. Aber letztendlich ist es jetzt nicht so ein Drama, finde ich. Aber es tut den Bitcoin-Preis einfach nicht stabil halten und ich habe die Auswirkungen davon sind echt krass. So, das kann schon mal so 100% plus bei Bitcoin machen, ohne Frage. Ja, ich habe mich ja auch beschäftigt mit dem Tether-Zeugs und geguckt, was könnte denn der Grund dafür sein. Ich meine, du kannst ja halt ein Unternehmen haben, was den Preis manipuliert. passiert bestimmt überall anders auch. Also auch auf dem Stock Market. Krass. Weiß nicht, da ist es ja regulierter oder überhaupt reguliert. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass nicht, das ja jetzt auch nicht alles koscher ist. Aber was ich mich frage, ist, warum die das machen? Warum hättest du denn einen Grund, den Preis zu manipulieren? Mit welcher Absicht? Ich meine, nicht jetzt aus der puren Intention heraus, dass du Gewinne machen möchtest, das ist ja klar. Aber es muss ja irgendwas Größeres dahinter stecken. Wenn du schon eine Geldmaschinerie hast, eine Druckerei, die in der Lage ist, einen Asset wie Bitcoin im Markt zu moven, also so den Preis zu bewegen, was da massiv ist, ja, dafür bräuchst du ja also sehr, sehr, sehr viel Volumen und Liquidität. Wenn du damit schon in der Lage bist, sowas zu tun, dann muss man sich fragen, warum oder was das Endspiel davon ist, was das Ziel davon eigentlich ist. Ja. Und ich habe da halt so meine ganz eigene Theorie. Ja. Die da wäre. Lass mal hören. Also, es klingt halt ein bisschen verrückt, deswegen sage ich es halt ungern, aber es klingt halt so ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Aber ich glaube wirklich, dass all das, was wir sehen und gesehen haben in der letzten Zeit, vor allem nach dem, also 2017, gegen Ende 2017, dem All-Time-High-Hype und so weiter, und dann auch noch mit dem Bear Market von, was weiß ich, wie vielen Tagen, also knapp ein Jahr, glaube, das ist alles etwas, was geplant ist. Also ich will nicht sagen geplant, jetzt irgendwie verrückt klingen wie, keine Ahnung, es ist etwas von der Illuminati und das ist alles geplant und da steckt irgendeine Agenda dahinter, sondern ne, wenn man sich den Preis anschaut, All-Time High, da sind alle Leute eingesprungen, ja, also eigentlich viel zu spät. Und dann kam der Bear Market und dann haben wir 83% verloren. Wo es so schön heißt, Weekend Shakeout. Die Leute, die eingesprungen sind damals im Hype, haben sehr, sehr viel verloren. Letztendlich ist keiner mehr übrig geblieben. Nach 3K2 oder 4K, nach dem Breakout, ist mittlerweile klar, dass wir sehr, sehr wenig oder bis fast gar keine Retail-Trader mehr haben im Boot und dass der Markt eigentlich nur noch von Smart Money gesteuert wird. Und dieser Breakout eben von Institutionen kam, also großen Entities quasi, die ihre Fiat-Währungen da reingeschüttet haben. Und wenn so etwas passiert, und zwar egal, wo das passiert, sei es Bitcoin oder auf dem Stockmarkt mit einem Amazon-Share, dann muss man sich schon fragen, warum das passiert. Warum plötzlich Institutionen auf Bitcoin aufspringen? Wenn es denn doch die ganze Zeit hieß, dass es nichts wert ist und fällt immer mehr, bla. Ab 6K nach dem Dump am 15. November, zufällig halt mit dem Hashwar von BSV und BCH, da haben ja die meisten nochmal die letzte Hoffnung so verloren und viele haben das Boot verlassen, haben das sinkende Schiff verlassen und die zu spät waren und einfach ihren Profit nicht genommen haben, die sind dann, wenn sie noch Glück hatten, irgendwie zu null raus, wenn sie mehrere Jahre vorher reingekommen sind, also 2015, 14, 16, wo der Preis noch nicht so groß, so hoch war. Ja, und jetzt, was haben wir jetzt für eine Situation? Jetzt haben wir Institutionen, also Smart Money, Institutional Money, Hedge Funds sind mit dabei, Goldman Sachs, JP Morgan Group, all diese Institutionen, die ihre Trader-Desks aufmachen, sodass sie halt eben auch Krypto oder in Zukunft mit der Absicht, dass irgendwann die Krypto, der Bitcoin-ETF kommt, das dann traden können. Die CME-Futures, die immer mehr an Volumen gewinnen und jetzt bereits ein All-Time-High aufweisen, was das Volumen angeht. Das sind alles Anzeichen für mich, dass der Bitcoin-Kurs, so wie wir ihn jetzt kennen, gerade nach dem Bärmarkt, und das ist ja ein bisschen unrealistisch, oder nicht unrealistisch, aber sehr, sehr unglaubwürdig, dass wir jetzt wieder in einem Bullmarket sind oder kurz davor sind, weil wir diesen Breakout hatten, der auch noch plötzlich kam. Ne? Ja, der kam wirklich ohne irgendwie, dass neue Leute in den Markt gekommen sind. Genau, das ist halt das Suspekte daran. Deswegen, genau, also die Frage dann für mich, was hat das für einen Nutzen? Wem nützt es? Und ich denke, der Weg ist ganz klar. Wir werden von wo wir kamen, also dem Breakout oder Local Bottom, sage ich mal, dem All-Time-Low 3K2, 3K3, werden wir so nie wieder sehen. Und es wird von hier aus einfach immer weiter hochgehen. Bis wir, und das ist auch so ein Stück die Hoffnung bei mir, wirklich die Transition sehen von immer mehr Leute gehen in BTC, um eben das als sicheren Hafen, weil sie das als sicheren Hafen ansehen, um wegzukommen von dem katastrophalen Fiat, was immer mehr sich ja in die Krise zieht. Hoffe ich auch, sehe ich auch so. Ich sehe auch irgendwie so, dass Technologien ihre Höhen und Tiefen immer wieder mal haben. So selbst unser Format hier, Podcast. Ein Podcast gibt es ja auch schon über 15 Jahre jetzt. Und das war immer so ein Nischending. Und dann war es irgendwann mal ein bisschen cooler. Und dann ist es wieder komplett in die Vergessenheit geraten. Und jetzt haben wir ja voll diesen Podcast-Boom einfach. Ne, irgendwie ein Viertel der Deutschen hört Podcasts regelmäßig. Das hat jetzt auch so seine Zeit gedauert, bis die Leute auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und mittlerweile machen ja auch die alten Hasen so ihre Podcasts, ja, ARD und so weiter. Und ich glaube einfach für diese alten Hasen aus dem Aktienmarkt, ja, die Goldman Sachs und so weiter, die waren einfach zu spät dran, in Bitcoin zu gehen, als dieser Bullrun war. Und die mussten einfach tief genug einsteigen. Und ich glaube auch, dass da irgendwie Kursmanipulationen, dass es die geben musste, sodass der große Crash kam. Aber der Bitcoin-Kurs, wenn man sich das historisch anschaut, ging doch immer so von dem Verlauf her, wie wir das auch jetzt 2017 bis heutzutage gesehen haben. Es war doch immer so ein Ausbruch, ja, keine Ahnung, von $1 bis auf $100 und dann wieder zurück auf $20 und jetzt halt von, keine Ahnung, $1,000 auf $20,000 und dann wieder zurück auf $3,000. Also das ist doch eigentlich nichts Neues für Bitcoin, oder? Ja, das passiert immer wieder in Zyklen, das stimmt. Und so funktioniert eigentlich auch der Markt. Also im Markt geht es ja letztendlich um nichts anderes als die Findung des realen Wertes eines Assets. Also wenn ein Pump stattfindet zum Beispiel, dann kann man eigentlich immer davon zu 99% davon ausgehen, dass der Pump eben jetzt bewirkt hat, dass der Preis ein Preislevel erreicht hat oder das Asset ein Preislevel erreicht hat, was unrealistisch ist so gesehen. Das heißt, wir müssen uns wieder ein bisschen zurückbewegen, um den realen Kurswert zu bestimmen oder zu finden nach diesem Pump. So, und das hat zur Folge, dass wir jedes Mal, wenn wir pumpen, auch ein Retrace sehen. Deswegen geht man immer davon aus, nach einem Pump kommt ein Retrace. Meistens so, keine Ahnung, Theala nutzen da ihre Fibonacci Retracement Tools und sagen, ja, 50% oder maximal 61,8%. Bis dahin gehen wir runter. Oder meinetwegen 0%. Das heißt aber, dass auf jeden Fall ein Bounce kommt, weil da haben wir jetzt unseren Wert gefunden und von da aus kann es dann wieder weitergehen. Also wieder eine normale Market Dynamics. Ne? Gibt es Buyer, gibt es Seller, wo geht's hin? Wollen wir jetzt einen Abverkauf machen oder weiter pumpen und so weiter? Und wenn du jetzt rauszoomst aus dem Chart, ja, du sagen wir mal, hast diesen Retrace gesehen auf dem Stunden-Chart mit den Candles. So, jetzt zoomst du raus. Das wird ja immer kleiner und dieses selbe Pattern, was du siehst mit Pump und dann Retrace, findest du dann plötzlich in dem 4-Stunden-Chart und dann im Daily-Chart. Und wenn du, je weiter du rauszoomst, desto mehr siehst du dieses selbe Pattern halt im Weekly-Chart und irgendwann im Monthly-Chart. Nur je mehr du HTF gehst, also High-Time-Frame, desto länger kommt es dir halt vor. Und wenn du, nehmen wir mal das Beispiel 6K-Dump, da hieß es ja dann, ja, jetzt ist es endgültig vorbei. Weil wenn wir jetzt hier weiter dumpen, dann kann nur noch das Ende, der Tod kommen quasi. Weil wir ja schon bei, keine Ahnung, 80% oder so waren, ne? Minus 80% Retracement. Und ja, aber das liegt einfach nur daran, dass du so lange darauf warten musstest. Und dann spielt die Geduld halt mit dir nicht mehr mit. Und du denkst, ja, dieser Dump wird niemals aufhören, es ist das Ende, es ist vorbei. Zoomst du aber raus, siehst du, dass es dasselbe Pattern ist, nur dass er halt länger dauert. Und genau da war dann halt auch Schluss und dann haben wir gebounced oder dann hatten wir einen Rebound. Und das war eben bei 3K2 oder XBT 3K1. Und seitdem geht's wieder hoch. Und wenn du jetzt noch weiter rauszoomst, also über Jahre hinweg, siehst du, wenn du das auch noch in einem logarithmischen Chart dir anschaust, dass das immer wieder passiert ist. Wir hatten einen Bull Market, dann einen Bear Market, wieder Bull, wieder Bear. Nur, dass wir halt stetig gestiegen sind im Preis. Deswegen ist es gar nicht so unrealistisch, wenn du Leute hörst, die sagen, ja, der nächste All-Time-High-Run oder der Rally dahin kann eigentlich nur noch 100K sein oder über 80K auf jeden Fall. Und dann werden wir wieder retracen und irgendwann werden wir auch bestimmt die Millionen treffen. Könnte man sagen, ja, in der Theorie kann man das sagen, weil das wirklich so ist. Aber irgendwann würden irgendwelche Leute viel zu reich werden dann, oder? Ich glaube nicht. So? Gibt es sowas wie nicht. Viel zu reich? Das ist ein Thema, was ich letztens hatte, interessanterweise. Da haben wir uns gefragt, was ist eigentlich, wenn Bitcoin 1 Million USD erreicht? Okay, machen wir mal dieses Gedankenexperiment. Es geht jetzt die ganze Zeit so weiter und irgendwann hätten wir diese Marke 1 Million. Okay, wann wäre das? Das wäre in, keine Ahnung, 10 Jahren. 2030. So. Wie viel sind dann 1 Million USD noch wert für dich? Wenn wir jedes Jahr eine Inflationsrate von über 2% haben. Ja. Ich wollte gar nicht so lernen. Das bedeutet einfach nur, dass der US-Dollar einfach viel weniger wert ist. Ne? Die Leute, bis dahin werden einfach so viele Leute in Krypto sein, oder in Bitcoin in dem Falle dann, dass die Leute gar nicht mehr wirklich den US-Dollar benutzen. Und deswegen der Umtauschwert so groß ist. Aber es liegt einfach daran, dass der US-Dollar nicht benutzt wird. Dann. Genau. Und was da ist dann die Aussage, die wichtigere Aussage, nicht die, dass Bitcoin jetzt 1 Million USD wert ist, was auch immer 1 Million dann für dich in 30 Jahren wert ist. Wissen wir ja noch nicht. Keiner kann ja in die Zukunft schauen und sagen, ja, die Inflation war so heftig, wir kaufen uns jetzt eine Packung Toastbrot für 100.000 USD. Ja, dann sind 1 Million nichts wert. Was dann aber die Aussage wäre, in 30 Jahren Bitcoin hat 1 Million USD erreicht, ist im Anbetracht dessen, dass eben die Inflationsrate ja schon konstant ist. Das ist ja ein stabiler Wert, kann man schon so mehr oder weniger sagen. Und Bitcoin hat, und die Tatsache, dass Bitcoin dann 1 Million hat, bedeutet, dass immer mehr Leute in Bitcoin reingehen und dass Bitcoin quasi der Spiegel dafür ist, wie die Finanzwelt, also die reale aussieht und wie viele Leute Bitcoin eben vertrauen als Store of Value und mit ihren USD eben da reingehen. Das wäre dann halt die wirklich wichtige Aussage, die ich daraus ziehen würde, unabhängig vom Preis. Das ist ja auch bei Gold so. Wenn man sich anguckt, wie krass Gold gestiegen ist, irgendwie, weiß nicht, 1960 bis jetzt oder so, ist Gold, als Gold sich irgendwie, keine Ahnung, ich nenne jetzt lieber keine Zahlen, unglaublich gestiegen. Das lag ja nicht unbedingt daran, dass Gold jetzt so viel wertvoller angesehen ist, sondern dass der US-Dollar einfach nicht mehr goldgedeckt war und an Wert verloren hat. Das ist genau das, was du beschreibst, das wird man jetzt bei Krypto sehen, dass die Leute halt den Wert von Krypto im Vergleich zum US-Dollar höher schätzen, weil der US-Dollar einfach weniger wert ist. Aber gut, dazu kommt natürlich dann noch, dass vielleicht mehr Leute einfach Krypto benutzen und andere Faktoren, aber dieser Umtauschwert liegt ja daran, dass wahrscheinlich dann die Inflation und so weiter die anderen Fiat-Währungen kaputt gemacht hat. Genau. Und es gibt ja so einen schönen Spruch, wenn du siehst, dass Gold steigt, aber parallel dazu, sagen wir mal, USD oder der Euro sinkt, dann bedeutet das, dass das Gold an Geld, an Wert gewinnt. Siehst du aber, dass Gold und alles andere steigt und der USD oder der Euro an Wert verliert, dann heißt es, dass die Basis, also der Pair-Base quasi dann Wert verliert und nicht die Assets an Wert gewinnen. Und genau das sehen wir halt in Bitcoin so ein bisschen. Wenn man natürlich jetzt nicht nur im Crypto-Space bleibt und sich immer nur Bitcoins und alle anderen Alts anschaut, sondern auch mal den Stock-Market sich anschaut und was passiert da eigentlich. Vor 2 Wochen zum Beispiel der letzte Bericht über Deutschland, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland, in der Historie der Bundesrepublik Deutschland den ersten Fall hatten, dass die 30-jährigen Staatsanleihen negativ geyieldet haben. Das ist eine Aussage, die hat auf jeden Fall Gewicht. Und das bedeutet also, wir gehen auf jeden Fall, rücken immer mehr Richtung Rezession und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du das Ganze dann nicht mehr aufhalten kannst und es muss dann einfach krachen. In welchem Ausmaß, kann ich mir halt nicht ausmalen, aber der Safe Haven ist auf jeden Fall in dem Fall Bitcoin. Und das sehe ich halt, wie Leute und Institutionen da reingehen und Hauptsache weg von Fiat. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und für die Leute, die sich jetzt den Stream auf meinem YouTube-Kanal anschauen, ich mache da auch gerade eine Vorlesung von Rothbard dazu und in der nächsten Folge werde ich das genauer beschreiben, wie das eben passiert ist, dass wir von einer goldgedeckten Nationalwährung, wie jetzt zum Beispiel der Goldmark oder dem Dollar, hin zu einer Fiat-Währung gerutscht sind und ich denke, das illustriert das nochmal ganz interessant. Aber um mal zurück auf das Thema Monero zu kommen, Hassan, jetzt wo wir dich gerade hier haben, wollte ich dich ein bisschen zu dem Tipbot befragen. Das hatten wir jetzt auch die letzten zwei Folgen ja angesprochen und kannst du uns dazu mal kurz ein Update geben? Ja, der Tipbot, der ist mittlerweile ja in dem Monero Germany in der Gruppe, in Telegram aktiv und wird auch benutzt. Funktioniert. Wir haben eine Testingphase gehabt von ja so 6-7 Wochen. Ich glaube, das ist jetzt die 8. Woche und ich werde auch bald das Ganze abschließen und dann den letzten Feinschliff machen, so Bugs und kleine Fehler, Designfehler, die wir gefunden haben, würde ich dann meinen letzten Commit machen und das Ding dann halt auf Mainnet oder so bereit, so fertig machen, dass es bereit wäre, um auf Mainnet zu wechseln. Ja, und dann hoffe ich, dass dieses CCS durchgeht. Und wenn nicht, dann würde ich trotzdem weitermachen. Also es ist jetzt nicht abhängig von dem CCS. Es wäre schön, wenn das CCS funktionieren würde. Wenn nicht, dann, Pech. Ist halt so. Kann man nichts machen. Ja, weil ich fand das noch ganz interessant. Du hast ja jetzt wirklich erste Hand Erfahrung gemacht mit, hey, ich habe eine Idee, ich setze mich tatsächlich hin, investiere meine Zeit und code was und möchte dann letztendlich mein Projekt der Community präsentieren und im besten Fall finanziert mir die Community das Projekt. Und du warst ein bisschen frustriert mit dem Prozess, wie er abläuft und wie er aktuell in Monero ist. Und das hat mich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Kannst du das nochmal kurz für die Zuhörer umreißen, was dich da enttäuscht hat oder was deiner Meinung nach nicht so optimal läuft? Kann ich machen, aber ich möchte vorab einen Hinweis geben, dass ich nicht wusste, wie das CCS wirklich funktioniert oder was es eigentlich wirklich darstellt. Deswegen ist es so ein bisschen natürlich sehr subjektiv gewesen, was ich da geäußert habe damals bezüglich des CCS und was suboptimal ist und meine Kritik generell. Also das heißt, alles, was ich jetzt sage, ist eigentlich natürlich meine Meinung, aber rührt eigentlich daher, dass ich nicht wusste wirklich, was das CCS wirklich ist. Aber okay, meine Kritik am CCS ist, so wie du gesagt hast, ich bin ja mit dem Projekt an die Community rangegangen, um herauszufinden, wie die Community tickt in Bezug auf eben so einem Tipbot in Telegram, weil ja Telegram auch mittlerweile, keine Ahnung, über 10.000 User hat. Also wenn man alle Gruppen zusammenzählt, kommt man so auf mehr als 10.000 User, die in Telegram aktiv sind. Allein jetzt bei der Monero-Community, weil ich glaube, Telegram an sich benutzen weit mehr als 10.000 User. Genau. Und da dachte ich, okay, das ist eine kritische Masse auf jeden Fall. Und da kann man was machen. So, und die Idee hatte ich ja vorher, also es hatte ja nichts mit dem CCS zu tun. Ich hatte einfach nur die Idee, warum mal nicht so einen Tipbot machen. Beziehungsweise die Gruppe hatte die Idee und ich habe mich halt angesprochen gefühlt. So, und irgendwann kam halt die Idee, warum denn kein CCS daraus machen. Und den Proposal habe ich dann eingereicht, habe mich natürlich auch an die Regeln gehalten, wie man sie einreicht und so weiter. Man darf zum Beispiel keine eigene Adresse angeben, um gefundet zu werden, sondern das alles muss ja über das CCS-Funding gehen oder den Pot. Und habe den dann eingestellt. Und dann war er drin, habe auch einen Response bekommen oder Feedback bekommen. Da gab es zwei oder drei, die gesagt haben, ja, das ist zu viel. Dann gab es andere oder sehr, sehr viele, die gesagt haben, nee, das ist ganz cool. Und im Laufe der Zeit kamen ja auch immer mehr Leute dazu, die den Bot dann noch tatsächlich getestet hatten und dann ihre Erfahrung halt niedergeschrieben haben, gesagt haben, hey, genau das ist richtig geil, genau das wollen wir, mach weiter so, top, ich unterstütze dieses Proposal. Und dann habe ich natürlich auch mit den Leuten intern geredet, also dem Core-Team und anderen Leuten, aktiven Leuten, die dem Team nahe sind und so weiter. Und auch inklusive Fluffy. Und meine Kritik ist, dass sich zu viele einmischen. Also es war mein erster Gedanke, mein erster Eindruck. Zu viele mischen sich ein und irgendwie haben zu viele was gegen den Preis. Was ich halt gar nicht verstehen kann oder konnte. Das ist ja jetzt die Sache. Ich konnte das anfangs nicht verstehen. Mittlerweile verstehe ich, warum das so ist. Aber das war der erste Eindruck so. Ja, warum ist es denen denn zu viel? Was interessiert es sie denn, ob ich jetzt 20 XMR will oder nur 10? Weil die Gruppe, die Community fandet es doch. Du bist ja nicht derjenige, der 10 fanden wird, also 10 XMR donaten wird, sondern die Masse macht's aus. Also dürftest du eigentlich nicht die 10 oder 20 XMR oder 10 XMR, die zu viel sind, kritisieren, nur weil es dir nicht passt. Versteht ihr? Also es ist ja immer noch eine Community-driven Funding-Prozess. Ja. So. Irgendwann im Laufe der Zeit habe ich dann verstanden, ey, das CCS ist ja gar nicht dafür gedacht. Das CCS ist tatsächlich ein Fund, wo Leute hin, also an eine bestimmte Adresse, donaten können. Und dieses Geld wird dann von dem Core-Team oder ich sag mal nicht Core-Team, sondern gewissen Leuten, die eben diesen Pod managen oder kontrollieren, wird von diesen eben kontrolliert und auch entschieden, welches Projekt wert genug ist, um gefundet zu werden aus dem Pod. Das heißt, in dem Fall ist einfach nur die Geldquelle die Community, aber es ist nicht die Community-driven Crowdfunding das Prozedere, wo wirklich die Community sagt, hey, das gefällt mir, das fand ich jetzt. Sondern das Geld wurde mal gefundet oder wurde gedonatet und aus diesem Pod wird dann eben von den Leuten, von diesen gewissen Leuten, die diesen Pod kontrollieren, wird dann halt gesagt, okay, wir nehmen dich mit rein, also wir approven dich und wir funden dich. Je nach Milestone halt, wie viele Milestones du erreicht hast. Das ist halt so das System dahinter. Ja, und dann dachte ich mir, okay, dann macht's Sinn. Also wenn das so funktioniert, dann ist es eigentlich perfekt für das Core-Team, weil die halt entscheiden, wohin welches Geld, also wie viel davon hinfließt. Aber es ist genau das Falsche eigentlich für das, was ich vorhabe. Weil so gesehen ist der Tippot nicht wertvoll genug, um Geld aus dem CCS-Pot zu schöpfen. Also ich wusste auch nicht, wie das CCS funktioniert, muss ich sagen. Und vielleicht habe ich mich da zu sehr auf das alte Funding-System erinnert, weil soweit ich das da einschätzen konnte, da konnte jeder einen Vorschlag machen. Dementsprechend waren auch viele Shitposts bei den Ideas und so weiter. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, du hattest eine gute Idee, ja, sagen wir, du hattest eine Idee für ein Monero Tipbot und du hast dann da vorgeschlagen, hey, ich mach das so und so, hier sind meine Meilensteine und dann konnte darunter jeder kommentieren. Das war praktisch schon in dem Forum Funding System drin. Da konnte dann zum Beispiel jemand schreiben, hey, ich finde das eine gute Idee, aber dein erster Meilenstein ist mir zu hoch gesteckt. Oder wie sollen wir den validieren? Oder hey, du hast gar keine Meilensteine. Ich finde die Idee gut, aber wenn du keine Meilensteine drin hast, dann fand ich dafür nicht. Und dann konntest du dein Proposal dementsprechend modifizieren und irgendwann bist du halt zu Funding Required gemoved worden. Ja, wie das jetzt genau funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Und dann konnte halt jeder, der wollte, an eine bestimmte Adresse was donaten und das wurde direkt dem Projekt zugeschrieben. Und ja, so wie ich das jetzt verstehe, funktioniert das anders, dass du halt an einen Pod was schickst oder du hast eine Unteradresse von dem Pod und die wissen dann, welchem Projekt sie das eigentlich zuordnen wollen. Aber es funktioniert auf jeden Fall nicht so dezentral, wie man das eigentlich haben will, weil das war eben auch so mein Schock eigentlich an der Sache. Ja, warum sagt hier jetzt jemand, dass es zu viel Geld verlangt ist, wenn, genau wie du richtig sagst, wenn er das zu viel Geld findet, dann muss er ja keinen Cent dafür bezahlen. Ja, ist ja komplett nicht sein Bier und auch so als Marktmechanismus, wenn dir was nicht gefällt, dann boykottier es eben. Ja, dann gib dafür kein Geld aus, dann benutzt es nicht und dann ist gut. Ja, und wenn andere Leute das benutzen genau. wollen, wer bist du, dass du dich da aufschwingst und sagst, nein, du bezahlst einen zu hohen Preis? Also in was für einem paternalistischen ja. System lebt man dann da bitte? Und wo passiert eben nur so etwas? Wo kann nur so etwas passieren? Eben bei einem zentralen Pot, wo man wirklich drauf achten muss, wofür geben wir das Geld aus, ist ja rar. Ne? Ich weiß ja nicht, wie viel im Pot ist. Monero-bedingt kann man nicht gucken, wie viel im Pot ist. Aber ja, da macht das nämlich Sinn. Und das ist auch etwas, was die Leute dann auch nicht falsch verstehen dürfen, wenn ich diese Kritik äußere. Das ist absolut in Ordnung. Wenn ich ein Projekt hätte und ich hätte auch so ein System, wo ich halt so einen Pot habe, wo Leute hindonaten können, aus dem Pot kann ich dann halt wie nennt sich das? Expenses. Meine Kosten halt nehmen, ja. Und oder davon zahlen, keine Ahnung, meine Reise zu irgendeiner Conf oder irgendein Talk gehalten, ja, das hat ein bisschen was gekostet, Speisen und so weiter. Das ist ja okay. Es ist aber eben, ich habe halt gedacht, das ist etwas Dezentrales oder dezentral im Sinne von, es ist einfach nur rein Community-driven, sowas wie Kickstarter.com. Ja, da stellst du ja auch was rein oder GoFundMe. GoFundMe, da stellst du was rein, die Leute donaten einfach. Die GoFundMe-Seite selbst ist einfach nur eine Treuhandstelle, ja, damit die Funds eben nicht verschwinden oder nicht zurückgenommen werden können und so weiter. Und wenn das Projekt erfolgreich ist, dann bekommst du am Ende halt deinen Betrag, den du requestet hast. Hier ist es halt anders. Das ist aber völlig okay, völlig normal, so würde ich es auch machen. Ich hatte halt einfach nur ein falsches Bild davon. Also im Moment sieht es also nicht so aus, als ob dieser CCS durchgeht, oder? Also die Mehrheit ist immer noch dafür. Ich weiß jetzt nicht, was daraus werden wird, aber ganz ehrlich, ich will einfach nur, ich will ja diesen Tipbot auch nutzen können. Und ich möchte eigentlich nur, dass das Core-Team, am besten Fluffy persönlich, sagt, also ich habe ihn ja gefragt, er hat mir leider noch nicht antworten können, weil er sehr beschäftigt ist. Schaut er nach den PRs, die reinkommen und guckt, welche gemerged werden können. Und und seit 2 Wochen warte ich jetzt auf eine Antwort. Er hat mir zwar geschrieben, hat gemeint, hey, ich schaue mir das auf jeden Fall an, ich gebe dir noch Bescheid, aber leider noch keine Antwort. Beziehungsweise, ich weiß es gar nicht, ich habe noch nicht geschaut im IRC. Vielleicht hat er ja schon geantwortet, aber zumindest vor 3 Tagen kam noch keine Antwort. Und ich will einfach nur, dass jemand sagt, okay, ich bin bereit, diesen Wallet RPC Daemon zu starten. Am besten noch mit einem Passwort versehen und den können wir dann ja austauschen. Und hoste somit das Wallet, wo dann all die Beträge von allen Usern sein werden. Das ist eigentlich mein Hauptziel. Ob jetzt dieses Proposal, klar, man will dann natürlich ein bisschen XMR dazu verdienen, aber wenn es jetzt nichts wird, einer käme an vom Core-Team oder Fluffy direkt und würde sagen, hier, ich bin bereit, das Ding zu hosten, würde ich es trotzdem machen. Da würde ich hätte kein Problem damit, auf diesen Close-Button zu drücken, dann ist der PR, wird dann aborted, geclosed, das CCS-Proposal. Und wäre mir egal. Ich will einfach nur, dass es, weil wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo das Ding eigentlich funktioniert, also keine Fehler mehr, keine großen, groben Fehler mehr. Das Ding funktioniert, könnte eigentlich jetzt auch aktiviert werden oder enabled werden für andere Gruppen. Und ja, ich brauche nur noch jemanden, der den Wallet RPC Daemon hostet und das war's. Dann kann das Ding eigentlich schon produktiv genutzt werden auf Mainnet. Wenn der einmal eingerichtet ist, dann braucht er auch nicht viel Wartung, oder? Man muss nur das Wallet dann aktualisieren. Genau. Also das Gute daran ist, derjenige, der den RPC-Daemon startet, der muss gar nichts machen, außer natürlich Monero released eine neue Version, dann sollte man natürlich upgraden, aber das macht ja jeder für sich sowieso, damit er Monero weiterhin nutzen kann. Was Maintenance angeht und Erweitern des Codes und so weiter, ist ja im Bot drin, also im Code, wo der Bot drin läuft. Ja. Und das heißt, ich hätte immer noch Kontrolle darüber und würde natürlich auch das Ding pflegen und hegen und ja, immer schön erweitern, neue Features einbauen. Ja, ich bräuchte halt nur jemanden, der mal akt und sagt, ey, ich werde diesen RPC-Daemon hosten. Ja, Da geht es eigentlich nur um das Vertrauen. Also ich habe, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen der LH1008 angeschrieben, der ja auch für Monero Outreach viel macht, also der Luis Herrera. Und ja, der ist ja dann in die Monero Germany Gruppe reingekommen, hat mit mir ein bisschen den Bot ausprobiert und war eigentlich hellauf begeistert. Und das bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt, ich glaube, wenn wir hier genügend Leute in der Community haben, die da ein bisschen Dampf machen, ja, gerade auf so Leute wie eben das Core-Team, wie Fluffy Pony, ja, stell dir vor, der bekommt auf einmal 5 Nachrichten von 5 unterschiedlichen Leuten mit WhenBot, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Sache sich auch ein bisschen nach vorne bewegt, wenn da einfach klar wird, dass hier die Nachfrage danach besteht. Also für die Leute, die das jetzt hier hören, geht vielleicht einfach nochmal auf den getmonero.org auf die Repo, legt euch da einen Account an, macht einen Kommentar, auch wenn es nur ein One-Liner ist, wie ich finde das eine super Idee, ich habe es schon getestet und ich möchte das gerne auf dem Mainnet sehen, oder schreibt Fluffy Pony auf Telegram an oder auf Twitter oder so. Einfach, dass hier klar wird, dass die Community das tatsächlich will. Genau, das war mein einer Punkt. Die andere Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, wo ich gerne deinen Input hätte, Hassan, wäre, könnte man diesen Bot nicht trustless machen, in dem Sinne, dass wir den einmal, also keine Ahnung, ich stelle mir jetzt so eine Zeremonie vor, wie bei Zcash, wir haben einmal mehrere Parteien, die involviert sind, die zusammen einen Private Key generieren, damit der Bot laufen kann, dann versiegeln wir den Bot sozusagen in einer Blackbox, zumindest den Private Key, und jeder schmeißt so seinen Teil, der zum Generieren vom Private Key benutzt wurde, weg. Und letztendlich, wenn du selber an der Zeremonie teilgenommen hast oder du kennst jemanden, dem du vertraust, der an der Zeremonie teilgenommen hat, und diese Partei bestätigt dir, dass sie ihren Teil weggeschmissen hat, dann kommt niemand mehr an den Bot ran. Also in dem Sinne, dass wir niemandem die Kontrolle über den Bot geben, niemand, der die Private Keys kontrolliert, sondern wir einmal so eine Zeremonie machen und dann haben wir einen Bot, den man praktisch nicht mehr stoppen kann. Ja. Würde sowas gehen? Klar, würde gehen. Ich meine, ich glaube, so ist auch Zcash entstanden und es lebt ja immer noch. Und was sind da so die Nachteile, die dir einfallen? Naja, der Nachteil ist, ich weiß nicht, ob ich die Leute davon überzeugen kann. Oder wir. Oder die Gruppe, die das macht. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Leute überzeugt oder denen Vertrauen gibt, wenn wir sagen, ja, das Wallet-File wird von Fluffy persönlich gehostet. Gibt vielleicht Leute, die ihn nicht verehren oder vielleicht schon verehren, aber jetzt nicht so für wichtig halten und sagen, ja, aber was interessiert mich irgendein Fluffy? Der könnte ja auch mit den Funds weggehen und sagen, ja, sorry Leute, ich habe das Ding bei einem Weinunfall oder so verloren. Ja, also ich glaube, das stimmt natürlich schon. Ich glaube halt, bei so einem bekannten Mitglied der Community ist es halt so ein Trade-off, ja. Wenn jetzt jemand da einen Exit-Scale macht, der kann sich ja da nie wieder blicken lassen. Also, und dann ist halt die Frage, ob das wirklich der Benefit so hoch ist, dass man da hier seiner Community den Dolchstoß gibt. Ja. Ich gehe ja auch nicht davon aus. Aber ich meine nur, ich kann halt nicht in die Köpfe anderer reinschauen und vielleicht gibt es halt Leute, die sagen, ja, was interessiert mich denn Fluffy? Ja. Nee, aber ich meine, also, ich meine nur, wenn jemand so denkt, der muss ja den Bot auch nicht benutzen. Also wenn jemand sagt, hey, ich möchte keinen Bot benutzen, der von einem Pony gehostet wird, dann ist ja, okay, dann benutze ihn halt nicht. Ja, also das juckt mich ja dann auch nicht wirklich. Ja, ich denke, du kannst die Mehrheit erreichen damit. Puh, ja, aber auch halt nicht alle irgendwie. Also ich weiß nicht. Das ist ja das, was ich meine. Deswegen geht nichts über Technologie. Das ist der Grund, warum es Bitcoin ja auch geschafft hat. Weil das Ding einfach technisch so ausgeklügelt ist, dass keiner Kontrolle darüber hat und du niemandem vertrauen musst und so weiter. Und dieses Problem hätten wir nicht, wäre es nicht Telegram, worauf wir das Ganze ja aufbauen. weil Telegram ist halt zentral, du hast, die haben eine API und alles geht darüber und du kannst halt nicht viel machen, außer eben das, was ich gemacht habe. Also vielleicht fällt ja jemandem ein, wie man das Ganze non-custodial macht, aber ich habe keinen akzeptablen Weg gefunden. Meistens sind die anderen Optionen halt eher so Kompromisse, wo du Kompromisse eingehen musst und den Bot nur nutzen kannst, wenn du selbst noch was dafür tust und so weiter. So aktuell ist der Stand eben für jedermann erreichbar. Kann jeder nutzen. Das Einzige, was er machen muss, ist eben seinen Account erstellen und dann ein paar XML hinschicken. Und dann kann er eigentlich schon lostippen. Oder halt darauf warten, bis ein anderer ihn tippt, und dann kann er wieder lostippen. Also sowas von easy. Die User Experience ist also sehr, sehr, die Lernkurve ist sehr, sehr flach. Ja. Mit den anderen Optionen hast du halt müssen. Jetzt ist da die Verbindung weg. Okay, ich hoffe, er kommt wieder. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, ob er mich hört, weil ich wollte noch vorschlagen, den Bot vielleicht für andere Gruppen freizuschalten, weil aktuell läuft er ja nur in der Monero Germany Gruppe und auch hier nochmal für die Zuhörer, falls ihr das jetzt auf YouTube hört oder auf dem Monero Mumble Podcast, da könnt ihr einfach mal in @monero_ger auf Telegram. Oh. Hassan, deine Verbindung ist gerade ein bisschen schlecht. Wir haben dich gerade nicht verstanden. Nun hörst du auch schon wieder weg. Ah, nee, wieder da. Jo, sag das nochmal, was du gerade gesagt hast, weil du warst gerade weg. Ja, ich meinte, dass die User Experience halt darunter leidet und was habe ich gesagt? Die Optionen, die wir halt hatten, die Möglichkeiten, wie man das anders aufziehen könnte, die sind halt nicht userfreundlich, sage ich mal. Und deswegen ist das, was wir jetzt aktuell haben, das einfachste und die beste Version eigentlich, was man aus so einem Tippbot machen kann auf Telegram. Was mir noch als Idee gekommen ist, um vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein in der Community zu generieren, ist, wenn du den Bot, so wie er jetzt ist, also auf dem StageNet für andere Gruppen freischaltest. Zum Beispiel, dass dann, keine Ahnung, die Church of Monero den in ihre Telegram-Gruppe einbauen kann. Einfach, dass mal mehr Leute damit interagieren können, um zu sehen, wie geil das eigentlich ist und sich dann vorstellen können, hey, wenn das Mainnet-Coins wären, was man damit alles machen könnte und so. Ja, das war tatsächlich mein nächster Schritt. Ich habe halt nur ein bisschen abgewartet, weil wenn ich das mache, in dem Proposal sind ja auch Leute drin, die auch aus den anderen Gruppen kommen oder in diesen Gruppen sind. Und ja, dann hätte ich nämlich oder wollte ich das Proposal nochmal aktualisieren und sagen, hey, ich habe einen Milestone, eigentlich schon zwei, glaube ich sogar, zwei Milestones erreicht. Ja, das würde aber natürlich, ich weiß nicht, wie es den Prozess hindern würde, weil es ja noch im Pre-Approval State ist. Das ist ja eigentlich etwas, was du machst, wenn du approved wurdest, dann fängst du an damit, daran zu arbeiten und tust halt deine Milestones abarbeiten. In dem Fall ist es halt ja jetzt schon so, dass 50% von dem, was als Milestone definiert wurde, im Proposal eigentlich schon fertig ist. Also ich muss sagen, ich finde das voll lächerlich, ja, und es gab ja auch, ich weiß jetzt nicht mehr, was genau da implementiert wurde, aber Monerujo hat irgendwas implementiert und im Nachhinein, das war noch beim alten Funding System, dem FFS, haben die dann ihr Proposal reingeschrieben, so, hey Leute, wir haben es schon fertig, aber wir hätten trotzdem gerne Geld dafür. Und das wurde trotzdem gefundet. Und ich finde es halt genauso hier, bei dem Bot ist doch scheißegal, wie viel du fertig gemacht hast, was zählt, ist doch letztendlich den Nutzen, den die User am Ende rausbekommen dafür. Und dafür bezahlt man doch, ja. Und keine Ahnung, ich finde es halt auch komisch, wenn dann andere Leute sagen, ja, also ich weiß nicht, was da dran so schwer sein soll, ich kann das in 2 Stunden machen. Ja, dann mach's doch. Ja, also hier große Töne zu spucken und andere Leute runterzuziehen und dann selber nicht mit den Taten zu folgen, finde ich total läppsch, ja, und ich rede hier einfach nur als User, ich will doch einfach nur ein Tipbot haben, wo ich andere Leute in der Gruppe für ihre Denken-Memes belohnen kann, wenn ich ein paar XMR schicke, und dann kann ich mir noch auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich habe gerade eine Monero-Transaktion getätigt und ein Decoy mehr geschaffen oder so. Das ist doch alles, worum es mir geht. Und dass sich hier andere Leute in den Weg stellen und sagen, ja, so toll ist es gar nicht, so viel ist es gar nicht wert, da rege ich mich einfach auf, weil es halt mich davon abhält, ein Tipbot zu benutzen. Ja, du hast ja auch recht. Also ich meine, das sind halt Plebs. Ich meine, ich habe die als Plebs bezeichnet. Es tut mir auch leid, wenn das den einen oder anderen erwischt, aber so ist es nun mal. Ich meine, was ist das? Da kommt jemand an. Das ist doch das, was wir eigentlich wollen, oder? Supply and Demand. Da kommt einer an, hätte gerne etwas. Dann kommt der andere und sagt, hey, ich kann dir das machen, wenn du möchtest, weil ich habe die, keine Ahnung, Skills dazu, ich habe die Connects dafür und ich kann das. So, und bietet es dann an für einen bestimmten Preis. In dem Fall ist ja der Vorteil, dass es eben crowdfunded ist. Das heißt, du musst jetzt nicht diesen ober-mega großen Preis zahlen von, ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel es aktuell ist. Ich glaube 13 oder 12 XMR. Für eine einzelne Person ist das sehr, sehr viel, aber das ist ja der Sinn und Zweck von Crowdfunding. Und wer bist du denn dann in dem Moment, dass du sagst, als Kritiker, ja, das finde ich aber jetzt nicht in Ordnung, dass du 12 oder 13 XMR verlangst. In dem Fall, in dem CCS-Fall, ist das korrekt, weil das ist, wie gesagt, ich habe ja erklärt, was das eigentlich ist. Da macht es Sinn, weil du bist letztendlich derjenige, der kontrollieren muss oder entscheiden muss darüber, wie viel Geld aus diesem Pot genutzt werden soll für irgendeine Sache, die irgendjemand aus dem Internet gemacht hat. Wäre das aber echtes Crowdfunding, würden solche Leute trotzdem negativ auffallen. Weil sie eben einfach komplett nicht verstanden haben, wie das Ganze funktioniert. Ja, also das ist so eine Sache, die jeder Zuhörer machen kann. Einfach da mal ein bisschen Druck machen, bei Twitter @FluffyPony anschreiben mit den Worten When Monero Telegram Tipbot oder so. Und genau. Für alle Leute, die es ausprobieren wollen, wie gesagt, die Monero Germany Gruppe. Ihr findet da relativ leicht Leute, die euch StageNet Coins tippen wollen. Und ich fände es einfach schön, wenn wir irgendwann im Stammtisch sagen können, it's alive oder so. Und genau, dann kann man das generell auf Telegram in allen möglichen Gruppen auf dem Mainnet nutzen. Das wäre doch ein echter Schritt nach vorne. Aber gut, in diesem Sinne würde ich mit dem Stammtisch zum Ende kommen. Nur noch eine kurze Frage in die Runde. Gibt es irgendwelche Themen, die euch noch auf dem Herzen liegen, die ihr noch kurz angesprochen haben wolltet? Ich vernehme Schweigen, also nehme ich mal an, dass es ein Nein ist. Trotzdem vielen Dank für eure Zeit, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr mitgemacht habt. Ich fand es eine sehr schöne Runde wieder. Und für alle Zuhörer, die diesen Audio-Stream gerne als Podcast hören wollen. Ihr könnt das als Podcast hören, auch auf iTunes oder beziehungsweise bei Apple Podcasts oder der Podcast-App eurer Wahl. Allerdings müsst ihr da die URL eingeben und ihr findet das nicht in der Suche. Die URL findet ihr bei uns auf der Webseite moneromumble.de. Und ansonsten gibt es natürlich die Livestream auch bei mir, Alex Anarcho, auf dem YouTube-Channel, wobei jetzt hier bei dem Livestream nichts Wirkliches passiert ist und ich denke immer, so Audio hört man besser mit dem Screen gelockt, aber das ist so meine persönliche Präferenz. Ja, dann gebe ich euch das letzte Wort. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns im zweiten Sonntag im September dann auch schon wieder. Ja, schönen Abend noch. Auch von mir einen schönen Restsonntag und der nächste Termin wäre dann der 8.9., könnt ihr euch ja schon mal vormerken. Und wenn ihr noch weiter quasseln wollt, also auch nach der Live-Aufzeichnung ist ja hier der Jitsi-Kanal noch offen. Da könnt ihr gerne weiter diskutieren. Ja, und von mir war cool wie immer und ich freue mich aufs nächste Mal. Super, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.